Ordnungen der Liebe zwischen Mann und Frau und in Bezug zum tragenden Ganzen. Ich befasse mich zuerst ausführlich mit den Ordnungen der Liebe in der Beziehung zwischen Mann und Frau und beginne mit dem Naheliegenden. Den Mann zieht es zur Frau, weil ihm als Mann die Frau fehlt. Und die Frau zieht es zum Mann, weil ihr als Frau der Mann fehlt. Denn das Männliche ist auf das Weibliche bezogen. Daher braucht der Mann, um Mann zu sein, die Frau. Und das Weibliche ist auf das Männliche bezogen. Und daher braucht die Frau, um Frau zu sein, den Mann. Der Mann wird also erst zum Mann, wenn er sich eine Frau zur Frau nimmt. Und die Frau wird erst zur Frau, wenn sie sich einen Mann zum Mann nimmt. Erst wenn der Mann eine Frau zu seiner Frau macht und sie zur Frau hat, und erst wenn die Frau den Mann zu ihrem Mann macht und ihn zum Mann hat, sind sie Mann und Frau und werden als dieser Mann und diese Frau ein Paar. Zur Ordnung der Liebe zwischen Mann und Frau gehört daher als erstes, dass der Mann die Frau zur Frau und dass die Frau den Mann zum Mann will. Wenn daher in einer Paarbeziehung der Mann oder die Frau sich mehr aus anderen Gründen wollen, zum Beispiel zum Vergnügen oder zur Versorgung oder weil der andere reich ist oder arm, gebildet oder einfach, katholisch oder evangelisch oder weil sie ihn erobern oder schützen oder bessern oder retten wollen, oder weil sie ihn, wie man so schön sagt, als Vater oder Mutter ihrer Kinder wollen, dann ist das Fundament auf Sand gebaut und im Apfel schon der Wurm.